Ja? Sebastian Söllner. Wir haben Sie erst morgen erwartet. Und ich habe es früher geschafft. Mein Gott, was für ein Aufstieg. Wir haben uns dann freiwillig so verlassen in den Bergen. Wie machen Sie das im Winter? Ich bin einen Feldweg heraufgekommen. Ich hätte abstürzen können. Die Mücken. Sie sind die Tochter. Miriam Kaminski. Kommen Sie herein. Danke. Setzen Sie sich. Ich hole meinen Vater. Ich und Kaminski. Von Daniel Kehlmann. Regie Thomas Leutzbach. Sie sind also Zöllner. Er selbst. Der große Mann am Arm seiner Tochter, in der Hand einen weißen Blindenstock. Erkannt hätte ich ihn nicht. Wie klein er aussah. Wie alt. Sebastian Zöllner. Wenn es Ihnen recht ist, können wir sofort bedienen. Ich habe alle Vorarbeiten gemacht. Sie werden überrascht sein, wie viele alte Bekannte ich noch gefunden habe. Vorarbeit? Bekannte? Mein Vater hat wenig alte Bekannte. So wenige nicht. Allein in Paris. Ja, Sie müssen entschuldigen. Ich komme gerade aus dem Bett. Ich habe 2 Stunden lang versucht einzuschlafen. Dann habe ich eine Schlaftablette genommen und bin aufgestanden. Eine Schlaftablette vor dem Aufstehen. Ich warte immer bis zum Schluss, für den Fall, dass ich es allein schaffe. Ah. Ja, also, Sie sind mein Biograf? Ich bin Journalist. Ich schreibe Artikel für mehrere große Zeitungen. Hm. Zurzeit arbeite ich an Ihrer Lebensgeschichte. Ich habe viele Fragen. Von mir aus können wir morgen anfangen? Anfangen? Was? Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Er braucht Ruhe. Ich brauche keine Ruhe, ja? Ich bin für jede Hilfe dankbar, aber natürlich ist Ihr Vater der wichtigste Gesprächspartner. Die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin ein großer Anhänger Ihres Vaters. Seine Bilder haben die Art verändert, wie ich die Dinge sehe. Aber das stimmt doch nicht. Ich begann zu schwitzen. Natürlich stimmte das nicht. Aber ich hatte noch nie einen Maler getroffen, der diesen Satz nicht glaubte. Ich schwöre Ihnen. Ich legte die Hand auf mein Herz, erinnerte mich aber, dass diese Geste bei einem Blinden nicht wirken konnte und zog sie schnell wieder weg. Einen größeren Verehrer als Sebastian Zöllner haben Sie nicht. Wen? Mich. Ah, ja. Wir sind froh, dass Sie diese Arbeit übernehmen. Es gab mehrere Anfragen. So viele nicht. Aber Ihr Verleger hat Sie sehr empfohlen. Er hält viel von Ihnen. Das war schwer zu glauben. Ich war Knut Megelbach nur ein einziges Mal begegnet, in seinem Büro. Ich hatte von der bevorstehenden Kaminski-Renaissance gesprochen. Neue Dissertationen würden geschrieben, das Centre Pompidou bereite eine Sonderausstellung vor. Und da sei auch der dokumentarische Wert seiner Erinnerungen. Man vergesse nicht, wen er gekannt habe. Matisse sei sein Lehrer, Picasso sein Freund gewesen. Ich sei gut mit ihm bekannt, befreundet eigentlich. Mit mir werde er offen sprechen. In diesem Geschäft kommt man nicht weit mit der Wahrheit. Bloß eine Kleinigkeit fehle noch. Dann würden die Illustrierten über ihn schreiben, der Preis seiner Bilder würde steigen und die Biografie ein sicherer Erfolg. Und was sei das? Hatte Megelbach gefragt. Was fehle? Er müsse natürlich sterben. Megelbach hatte eine Weile nachgedacht. Dann hatten wir uns die Hände geschüttelt. Wir müssen ein paar Dinge festlegen. Wir möchten Sie bitten, uns alles vorzulegen, was Sie veröffentlichen wollen. Als Gegenleistung für unsere Mitarbeit. Einverstanden? Natürlich. Und was die alten Bekannten angeht, die werden Sie nicht brauchen. Sie haben uns. Morgen bin ich verreist, aber übermorgen können wir beginnen. Sie stellen mir Ihre Fragen. Wenn es nötig ist, hole ich seine Auskunft ein. Einverstanden. Dann wäre alles geklärt. Wir müssen jetzt zu den Gästen zurück. Ein paar Leute aus der Nachbarschaft und unser Galerist. Wir sehen uns übermorgen. Komm. Sie drückte mir überraschend fest die Hand und half ihrem Vater beim Aufstehen. Die beiden gingen langsam zur Tür. Zöllner? Ja? Er blieb stehen. Wie alt sind Sie? 31. Warum machen Sie das? Journalist, große Zeitungen. Was wollen Sie? Ich finde es interessant. Man lernt viel und kann sich mit Dingen beschäftigen, die einen... Ja. Ich würde nichts anderes wollen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie hineingeraten. Früher war ich bei einer Werbeagentur. So. Ich versuchte zu verstehen, was er gemeint hatte. Aber sein Kopf sank auf die Brust und seine Miene wurde leer. Miriam führte ihn hinaus. Ich setzte mich in den Stuhl, in dem gerade noch der Alte gesessen hatte. Es musste schön sein, hier oben zu wohnen. Miriam war ungefähr 15 Jahre älter als ich, aber damit konnte ich leben. Sie sah noch gut aus. Er würde nicht mehr lange da sein. Uns blieben das Haus, sein Geld, sicher auch einige Bilder. Ich seufzte, stand auf und ging hinaus. Am Ende des Flures war eine geschlossene Tür. Dahinter hörte ich angeregt redende Stimmen. Jetzt kam es auf geschicktes, weltmännisches Verhalten an. Ich öffnete. Ein großes Zimmer mit gedecktem Tisch und zwei Kaminskis an den Wänden. Um den Tisch und am Fenster standen Leute mit Gläsern in den Händen. Hallo, ich bin Sebastian Zöllner. Das brach sofort das Eis. Ich streckte einem nach dem anderen die Hand entgegen. Da waren zwei ältere Herren, offenbar einer der Honoratioren des Dorfes und ein Bankier aus der Hauptstadt. Ein würdevolles englisches Ehepaar stellte sich mir als Mr. und Mrs. Clure vor. Hello. Are you the writer? I guess so. Und natürlich Kaminskis Galerist. Ich hatte ihn vor 2 Wochen interviewt, aber der Affe gab mir die Hand und tat, als erinnerte er sich nicht. Ich wandte mich zu Clure. I understand that your new book will appear soon. What's the title? The Forger's Fear. A brilliant one. Send it to me. I'll review it. Was ist denn? Bekomme ich auch ein Glas? Endlich gab es Essen. Anna, Kaminskis Haushälterin, brachte eine völlig geschmacklose Suppe aus Äpfeln und Gurken. Ich konnte mich nicht erinnern, je so schlecht gegessen zu haben. Ich begann von meinem beschwerlichen Aufstieg zu erzählen. Wie ein Vieh habe ich geschwitzt. Imitierte einen Traktorfahrer und sein Gesichtsausdruck zeigte, wie der Motor ihn durchgeschüttelt hatte. Es gelang vorzüglich. Der Galerist starrte aus dem Fenster, der Bankier hatte die Augen geschlossen, Clure rieb sich das Gesicht. Ich erzählte von einer Reportage, die ich über den so spektakulär verstorbenen Künstler Wernicke geschrieben hatte. Sie kennen doch Wernicke. Sie werden doch Wernicke kennen. Seltsamerweise kannte ihn niemand. Ich beschrieb, wie die Witwe in ihrem Wohnzimmer einen Teller nach mir geworfen hatte. Sie hatte mich an der Schulter getroffen und es hatte ziemlich wehgetan. Ehefrauen sind ja der Albtraum jedes Biografen. Verstehen Sie jetzt, warum ich bei dieser Sache so ein gutes Gefühl habe? Ich darf doch nicht was sagen. Wir standen auf und traten auf die Terrasse. Die Sonne ging unter, die Berge glänzten tiefrot. Ich hätte jetzt gehen müssen, aber ich hatte keine Lust. Ich stellte mich neben Miriam und sog die Luft ein. Chanel. Wie bitte? Ihr Parfüm. Nein. Sie sollten wirklich gehen, solange Sie noch Licht haben. Jemand könnte mich mit dem Auto mitnehmen. Die Straße ist nicht beleuchtet. Er hat recht, Sie sollten hinunter. It's much safer. Also gut, dann mache ich mich auf den Weg. Ich stellte mein Glas auf den Boden und ging los. Nach ein paar Schritten hörte ich sie alle hinter mir auflachen. Ich horchte, aber ich konnte schon nichts mehr verstehen. Mir war kalt. Ich ging schneller. Ich war froh, wegzukommen. Ekelhafte Speichellecker. Widerlich, wie die sich anbiederten. Der alte Mann tat mir leid. Ja? Wir müssen reden. Kein guter Moment, bin sehr beschäftigt. War gerade bei Kaminski. Du hörst mir jetzt zu. Ich wollte ja gestern mit dir sprechen, bevor du abgereist bist. Aber du hast es ja wieder mal geschafft, erst heimzukommen. Hör auf zu zischen, die Verbindung ist in Ordnung. Es geht um die Wohnung. Kann ich dich morgen anrufen? Oder am besten, wir reden nächste Woche, wenn ich zurückkomme, ja? Du kommst nicht zurück. Was? Nicht hierher. Du wohnst hier nicht mehr. Wie bitte? Damals hast du gedacht, das wäre nur für den Übergang. Bloß ein paar Tage, bis du was gefunden hättest. Und? Das war vor 6 Monaten. Es gibt nicht viele Wohnungen. Es gibt genug und so kann es nicht weitergehen. Außerdem habe ich jemanden kennengelernt. Hä? Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich hätte es dir auch nicht am Telefon sagen wollen, aber es gibt ja offenbar keinen anderen Weg. Und so kann es nicht weitergehen. Ich sah ihr Wohnzimmer vor mir. 130 Quadratmeter, weiche Teppiche, die Aussicht auf den Park. Warum konnte es so nicht weitergehen? Helke, ich kann das nicht glauben und ich glaube es nicht. Das solltest du aber. Ich habe deine Sachen gepackt. Walter hat gesagt, wenn du noch einmal herkommst, wirft er dich selbst raus. Walter. Am Wochenende zieht er ein. Jetzt verstand ich. Die Wohnungsknappheit trieb die Leute zu seltsamen Dingen. Doch war es wirklich nötig, dass er auch noch Walter hieß? Wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht. In ein Hotel oder zu einem Freund. Einem Freund? Ich überlegte, ob ich versuchen sollte zu weinen. Vielleicht half das ja. Elke, das ist unsere Wohnung. Ist es nicht. Hast du dich hier an der Miete beteiligt? Ich habe das Badezimmer gestrichen. Das war ein Maler. Du hast ihn nur angerufen. Ich habe bezahlt. Willst du mir es wirklich vorrechnen? Ja. Ach so. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht hast du noch eine Chance. Was heißt das? Piep, piep. Einen Moment, das will ich jetzt wissen. Was meinst du damit? Elke! Im Großen und Ganzen hatte es gut begonnen. 2 Semester Kunstgeschichte, dann auf Vermittlung eines Onkels die Stelle bei der Werbeagentur. Als der Kunstkritikerposten bei der Lokalzeitung frei geworden war, hatte ich mich beworben und Glück gehabt. Ich hatte es von Anfang an richtig gemacht. Aber in der letzten Zeit stagnierte meine Karriere. Etwas musste geschehen. Warum also keine Biografie? Und warum nicht? Kaminski. In den 30er Jahren Urheber der Reflexionen-Serie, bewundert von Picasso und Breton. Ölbilder einander gegenüberhängender Spiegel, zwischen denen sich silberne Gänge in die Unendlichkeit öffneten. Seinen Ruhm verdankte er allerdings einer Pop-Art-Ausstellung Ende der 50er Jahre in New York, als man neben sein Gemälde ein Foto von ihm mit einer dunklen Brille und der Aufschrift Painted by a Blind Man gehängt hatte. Blind war er damals noch keineswegs. Aber eine Woche später weltberühmt. Dann aber war es seinen Augen wirklich immer schlechter gegangen. Seine letzte Ausstellung war ein kolossaler Misserfolg und er zog sich mit seiner 14-jährigen Tochter in die Alpen zurück. Die meisten Leute waren überrascht, wenn ich erzählte, dass er noch am Leben war. Dass er noch am Leben war. Niemand ist hier. Frau Kaminski kommt erst morgen zurück. Ich möchte auch eigentlich mit Herrn Kaminski sprechen. Unmöglich. Er fühlt sich nicht wohl. Konnte sich gestern nicht einmal von den Gästen verabschieden. Schlimm? Sehr. Kommen Sie morgen. Wiedersehen. Anna, bitte. Ich darf doch Anna sagen. Ich bin Sebastian. Sagen Sie Sebastian zu mir. Das Essen gestern war wunderbar. Ach ja? Anna, gibt es etwas, das Sie tun wollen? Ich meine, das könnten Sie heute tun, nicht wahr? Also was auch immer Sie heute machen wollen, würde ich Ihnen Oder lassen Sie es mich so sagen. 200. Was? Wie blöd sind Sie eigentlich? 200 und ich bin bis morgen Mittag weg. Oh, das ist viel. 250. So geht das nicht. 300. 200. 350. In Ordnung, in Ordnung. Gut. Ich fahre zu meiner Schwester. Morgen Mittag um 12 bin ich wieder hier. Und keine Minute früher. Und keine Minute früher. Wer ist da? Ich. Wer? Zöllner. Anna musste zu ihrer Schwester ganz plötzlich und ich war gerade in der Nähe und sie hat mich gefragt, ob ich bleiben könnte. Brauchen Sie etwas? Vielleicht können wir reden. Was soll ich brauchen? Die fette Kuh. Wie bitte? Die fette Kuh. Kochen kann sie auch nicht. Was haben Sie bezahlt? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber wenn Sie Zeit für ein Gespräch hätten... Waren Sie im Keller? Keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Mein altes Atelier. Das riecht man. Der Keller. Wenig Ausbeute. Nur eine Serie merkwürdig misslungener Selbstporträts. Eingetrocknete Farbe, viel Staub. Da hatte seit Jahrzehnten keiner gemalt. Das Büro haben Sie auch durchsucht, nebenan. Ich bin blind, aber taub bin ich nicht. Was denken Sie von mir? Das Büro. Alte Rechnungen, ein paar Skizzenbücher, an wertvollen Dingen nur zwei Briefe von Matisse und einer von Picasso. Nichts Privates, nichts, was ich verwenden konnte. Das fette Monster weiß genau, dass wir sie nicht hinauswerfen können. Man bekommt hier oben niemanden. Was ich fragen wollte, damals, als Therese sie verlassen hat, angeblich war es ein ungeheurer Schlag für sie. Sie waren doch im Keller. Nur sagen Sie schon, was Sie der fetten Kuh bezahlt haben. Oh, ich sehe nach. Ja? Dr. Marzeller, der Termin. Sie haben einen Termin? Ja, nein, ich bin der Arzt. Das geht jetzt wirklich nicht. Was geht nicht? Herr Kaminski arbeitet. Er möchte nicht gestört werden. Er malt? Wir arbeiten an seiner Biografie. Er muss sich konzentrieren. Zöllner, mein Name. Sein Biograf und Freund. Ich gehe jetzt zu ihm. Auf keinen Fall. Es ist doch bloß Routine. Ihm fehlt nichts. Wieso glauben Sie das? Er ist wirklich sehr beschäftigt. Wie war Ihr Name? Auf Wiedersehen. Also... Wer war das? Nichts, ich meine niemand. Vertreter. Hier oben? Er wollte zu den Nachbarn, egal. Können wir über Therese Lessing sprechen? Der Doktor müsste auch längst da sein. Wollen jetzt alle, dass ich kapiere? Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie ist am Leben. Ich habe mit ihr geredet. Wer? Therese. Sie ist Witwe, sie lebt. Im Norden, an der Küste. Ich habe die Adresse. Sie hat kein Telefon, aber nächste Woche fahre ich zu ihr. Man hat Ihnen gesagt, sie wäre tot. Aber das stimmt nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich kann Sie alles fragen, was Sie möchten. Aber dann müssen Sie mir erzählen, was damals passiert ist. Sie hat Sie verlassen. Und Sie haben nie wieder gemalt wie vorher. Das bilden Sie sich ein. Wollen Sie nicht die Wahrheit wissen? Ich fliege nicht. Aber nein, Sie fliegen nicht. Sie sind zu Hause, in Sicherheit. Meine Medikamente sind dort auf dem Nachttisch. Das ist gut so. Sie Trottel, Sie sollen sie einpacken. Wir fahren hin. Aber das geht doch nicht. Auf keinen Fall, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. Sie haben sich nicht geirrt. Nichts verwechselt, man hat sie nicht hereingelegt. Niemand würde Sebastian Zöllner herein... Sie lebt. Sie können sie anrufen. Ich rufe nicht an. Wollen Sie sich diese Möglichkeit entgehen lassen? Sie und ich? Keiner sonst? Sie können mich alles fragen. Im Schrank ist ein Koffer. Packen Sie ein paar Sachen von mir ein und vergessen Sie die Medikamente nicht. Der Autoschlüssel hängt neben der Haustür. Mein Herz klopfte. Er musste verrückt sein. Andererseits, war das mein Problem? Natürlich, die Reise würde seine Gesundheit gefährden. Aber umso früher konnte mein Buch erscheinen. Wer ist da? Wo bin ich? Sebastian Zöllner, Ihr Biograf. Ach. In Ihrem Auto. Wir wollten... Ja, ja. Wie viel Uhr? 7:30 morgens. Ich wollte Sie ein paar Dinge fragen, aber gestern sind Sie eingeschlafen wie ein Säugling. Ich hatte eine Tablette genommen. Ah, ja. Erzählen Sie mir von Matisse. Von Matisse? Was ist da zu erzählen? Er wollte mich hinauswerfen. Aber ich bin nicht gegangen. Meine Bilder haben ihm nicht gefallen. Aber ich bin nicht gegangen. Also hat er ein paar Briefe für mich geschrieben. Wissen Sie, wie das ist, wenn jemand einfach nicht geht? Ich weiß. Als ich meine Reportage über Wernicke geschrieben hatte. Sie kennen doch Wernicke. So kann man eine Menge erreichen. Empfehlung schreiben an die besten Sammler. Ach, er war so groß und in sich versunken und beeindruckend. Und mir war es ganz egal. Ein junger Künstler ist etwas Seltsames, halb verrückt vor Ehrgeiz und Gier. Besorgen Sie Kaffee. Da vorne ist ein Rasthaus. Malen Sie selbst? Nicht mehr. Ich habe es versucht, aber dann habe ich aufgehört. Vielleicht ein Fehler. Ich sollte wieder anfangen. Nein. Ich habe Farbkompositionen im Stil von Yves Klein gemacht. Einigen Leuten haben sie gefallen. Aber es wäre natürlich albern, wenn ich vor Ihnen... Das will ich meinen. Frühstück! Ich ließ mir absichtlich Zeit. Er sollte ruhig warten. Ich verlangte 2 Becher Kaffee, nicht zu schwach. Über ihren Kaffee habe sich noch keiner beschwert, sagte die Kellnerin und warf mir einen trägen Blick zu. Ich sagte, sie müsse mich mit jemandem verwechseln, den das interessiere. Sie fragte, ob ich ihr blöd kommen wolle. Ich sagte, sie solle sich beeilen. Als ich mit 2 Bechern zum Auto zurückkam, saß ein dürrer Mann auf der Rückbank. Hornbrille, fettige Haare, vorstehende Zähne. Schauen Sie, wen ich kennengelernt habe. Das ist Karl Ludwig. Sagen Sie Karl Ludwig zu mir. Er wird ein Stück mitfahren. Wir nehmen keine Anhalter mit. Ich habe es gesagt, mein Herr. Er wird es nicht gestatten. Unsinn. Zöllner, wenn mich nicht alles täuscht, ist das mein Auto. Aber... Geben Sie mir den Kaffee und fahren Sie los. Darf ich mich erkundigen, wohin Sie fahren? Natürlich. Wohin fahren Sie? Geht Sie nichts an. Sie haben recht, ich entschuldige mich. Erzählen Sie von sich, Karl Ludwig. Da ist nicht viel zu erzählen. Ich hatte es schwer. Wer nicht? Da sprechen Sie etwas Richtiges aus, mein Herr. Denn sehen Sie, ich war einmal jemand. Scharfer Blick, die Welt zu schauen. Mitsinn, jedem Herzensdrang, Liebesglut der besten Frauen und... Ein eigenster Gesang. Und jetzt? Sehen Sie mich an. Wie war das mit den Frauen? Großer Gott, das war Goethe. Erkennen Sie eigentlich gar nichts? Sie beide, wenn ich das sagen darf, erscheinen mir merkwürdig. Wie meinen Sie das? Sie sind nicht verwandt, nicht Lehrer und Schüler, auch arbeiten Sie nicht zusammen. Er kommt mir bekannt vor, Sie, Herr Zöllner, nicht. Das wird seine Gründe haben. Ich vermute. Ein Großteil des Lebens ist Falschheit und Verschwendung, mein Herr. Wir begegnen dem Übel und erkennen es nicht. Wollen Sie mehr hören? Nein. Ja, kennen Sie Hieronymus Bosch? Er hat den Teufel gemalt. Hm? Die Figur rechts oben im Garten der Lüste, die aus einem Baum wächst. Die einzige, die aus dem Bild blickt und keinen Schmerz zeigt. Aber das ist nicht gesichert. Wovon reden Sie? Das ist nämlich ein Selbstporträt. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Übrigens sind Sie falsch abgebogen. Richtig. Was? Sie sagten, Sie hatten es schwer. Ich erinnere mich gut an meine erste Ausstellung. Was für eine Niederlage. Ich bin nicht falsch abgebogen. Ich habe auch ausgestellt in privatem Rahmen vor langer Zeit. Gemälde? Etwas Ähnliches. Sie waren sicher gut. Ich denke nicht, dass man das behaupten kann. War es schlimm für Sie, die Niederlage? Ja, im Prinzip schon. Ich habe nicht Sie gefragt. Es ging. Ich hatte ein paar Förderer und also keine Geldsorgen. Und ich wusste, dass meine Zeit kommen würde. Ehrgeiz ist wie eine Kinderkrankheit. Man überwindet ihn und ist gestärkt. Manche überwinden ihn nie. Therese war noch da und meine Augen funktionierten. Ich hatte nichts zu befürchten. Über Therese würde ich gerne sprechen. Was ist damals? Sehen Sie heute gar nichts mehr? Formen, manchmal Farben. Umrisse, wenn ich Glück habe. Aber Therese... Makuladegeneration. Was? Gut geraten. Sie dachten vermutlich, die Welt geht unter. Sie ging unter. Ach. Warum halten wir? Wir müssen tanken. Führen Sie mich zur Toilette. Karl Ludwig, aussteigen. Warum? Ich schließe das Auto ab. Keine Sorge, ich bleibe im Wagen. Eben. Wollen Sie ihn beleidigen? Sie beleidigen mich. Also lassen Sie den Blödsinn. Auf Ihre Verantwortung. Kommen Sie. Passiert. Zöllner? Zöllner, sind Sie gestorben? Was ist? Warten Sie hier und bewegen Sie sich nicht. Tun Sie gar nichts. Ich muss ein Telefon finden. Ein Telefon? Wir brauchen ein Taxi. Anselm Wegenfeld von der Rezeption. Fein, was ist? Der alte Herr, mit dem Sie angekommen sind. Was ist passiert? Nichts. Aber Sie sollten nach ihm sehen. Warum? Wir sind nicht das Ritz. Aber auch in unserem Hotel gibt es Regeln. Manches können wir nicht dulden, verstehen Sie? Zum Teufel, was ist denn? Sagen wir, er hat Besuch. Besuch? Schicken Sie sie weg oder wir tun das. Sie wollen doch nicht behaupten. Doch, genau das. Der Gang war dunkel und nicht gerade sauber. Ich hatte die billigste Pension genommen, die ich finden konnte, und Kaminski erzählt, es wäre ein Luxushotel. Es hatte auch Vorteile, mit einem Blinden zu reisen. An seiner Tür hing das Nicht-Stören-Schild, aber sie war nicht abgeschlossen. Ich habe nie mehr eine Frau wie Sie getroffen. Und dann nur ein Brief. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ich dachte, ich sterbe. Die Frau saß aufrecht, die Beine verschränkt, den Rücken an die Wand gelehnt, auf dem Bett. Sie war stark geschminkt, trug eine durchscheinende Bluse, einen kurzen Rock und Netzstrümpfe. Kaminski lag angezogen auf dem Rücken, den Kopf auf ihren Schoß. Kunst bedeutet nichts. Alles Illusion. Kommen Sie rein, Zöllner. Hallo. Merken Sie, wie sie duftet? Kein teures Parfum, ein bisschen zu stark auch. Aber was macht das? Sie heißt Jana. Hallo. Das geht wirklich nicht. Sie muss gehen. Sie hören es, Jana? Tja. Da kann man nichts machen. Ich bin sehr dankbar. Gerne. Sie folgte mir auf den Gang. Ich schloss schnell die Tür hinter ihr und gab ihr einen Geldschein. Er hat schon bezahlt. Ja, aber ich will etwas wissen. Ja? Was wollte er? Wie? Was gefällt ihm? Was ihm gefällt? Ich meine, was sollten Sie tun, dass Sie ihm zugehört und seinen Kopf gestreichelt haben, hm? Das war doch nicht alles. Natürlich war das alles. Sie sehen doch, wie alt er ist. Was haben Sie für ein Problem? Er hat nur geredet? Ja, sicher. Finden Sie das nicht seltsam? Nein. Sie? Woher hatte er Ihre Telefonnummer? Von der Auskunft. Er ist ziemlich schlau. Mit Ihnen ist aber nicht verwandt, oder? Sie war heute schon die zweite Person, die das sagte. Warum? Ich meine, wieso glauben Sie nicht, dass wir verwandt sind? Ah, das merkt man doch. Kann ich jetzt gehen? Oder wollen Sie noch etwas? Wieso glauben Sie, dass wir nicht verwandt sind? Sie haben mich bezahlt. Wollen Sie noch etwas? Ich, also im Moment, eigentlich, nein. Na, sehen Sie. Gerade als sie in den Lift trat, kam ein Kellner mit einem Tablett heraus. Er klopfte an Kaminskis Tür. Das hat niemand bestellt. Zimmer Service. Endlich kommen Sie rein. Ach, Zöllner, seien Sie so gut, unterschreiben Sie die Rechnung. Ja. Allmählich wurde das teuer. Mein Verleger an. Ich bin es. Zöllner. Sebastian Zöllner. Großartig, wir sind gemeinsam auf Reisen. Ja. Er hat mir Dinge gesagt, auf die ich nie gehofft hätte. Nur gibt es da ein paar unerwartete Ausgaben und wir haben noch nicht über Spesen... Was? Ich wollte sagen, wir haben noch nicht über... Wieso ist die Verbindung nicht gut? Das ist kein Handy, ich höre Sie. Nein, ich höre Sie sehr gut, ich wollte... Hallo? Hallo? Zöllner wieder. Ich hatte gerade Herrn Megelbach am Apparat als... Bitte? Was heißt nicht da? Natürlich ist er da. Ich hatte ihn eben noch... Ich bitte Sie, ich sag Ihnen doch, dass er eben... Aber... Nein, nein, ich will keine Nachricht hinterlassen. Wieso merkt man, dass wir nicht verwandt sind? Wieso zum Teufel merkt man das? Das war exzellent, nicht? Ich finde, es stimmt nicht, dass man im Speisewagen nicht gut isst. Man muss einfach das Teuerste nehmen, das ist immer in Ordnung. Geht doch auf Spesen, ja? Ach, wo war ich? Ja, die Perspektive ist eine Technik der Abstraktion, eine Konvention des Quattrocento, an die wir uns gewöhnt haben. Das gilt auch für die Fotografie. Das Licht muss durch sehr viele Linsen, bevor wir ein Bild für realistisch halten. Die Wirklichkeit sieht niemals wie ein Foto aus. Nein? Sie ändert sich bei jedem Blick, in jeder Sekunde. Ich habe mich einmal gefragt, ob man eine Zugfahrt malen kann. Und zwar die ganze, nicht bloß eine Momentaufnahme. Wie verfährt ein Bild mit der Zeit? Man müsste diese Fahrt darstellen, wie die Erinnerung sie sieht, zusammengedrängt ins Typische. Wir haben noch nicht über Therese gesprochen, Manuel. Bitte reden Sie mich nicht beim Vornamen an. Ich bin älter als Sie und andere Formen gewöhnt. Entschuldigung. Es ist bald eins. Ich brauche meinen Mittagsschlaf. Wir kommen gleich in eine Wohnung. Ich will ein Hotel. Sie gehört... einer Freundin, sie ist verreist. Es ist eine schöne Wohnung. Ich will ein Hotel. Ein Hotel ist teuer. Ich hatte beschlossen, dass dieser kleine, geizige Greis, der mehr Geld hatte, als ich je verdienen würde, es sich nicht länger auf meine Kosten gut gehen lassen würde. Ach, geben Sie mir eine Zigarette. Sie soll nicht rauchen. Kommen Sie. Was immer die Sache beschleunigt, ist uns doch beiden recht. Ja, dann wollte ich also eine Serie von Selbstporträts machen, aber nicht mit meinem Spiegelbild oder Fotos als Vorlage, sondern nur aus der Vorstellung, die ich von mir hatte. Nun ja, es wurde nichts daraus, meine Augen. Oder vielleicht waren es gar nicht meine Augen, es ging einfach nicht gut. Man muss wissen, wenn man geschlagen ist. Es ist teuflisch schwer, sich selbst einzuschätzen, aber darauf kommt alles an. Das ist gut. Das werde ich zitieren. Sie sollen es nicht zitieren, Sie sollen es sich merken. Ja. wo wir hinkommen, gibt es heute Abend eine interessante Vernissage. Viele wichtige Leute, die mich mit Kaminski sehen würden. Das konnte sehr gut für meine Karriere sein. Und ein spannender junger Künstler, Alonso Quilling. Haben Sie mir überhaupt zugehört? Doch warum? Ich dachte nur, wir könnten gemeinsam... Bringen Sie mich von mir aus in diese verdammte Wohnung. Ich will meinen Mittagsschlaf machen. Ja. Aber eines sage ich Ihnen. Diese Vernissage schlagen Sie sich aus dem Kopf. Sebastian, hallo. Buchgard, der Galerist, schlug mir auf die Schulter. Ich lächelte, als wären wir Freunde. Er lächelte, als ob er das glaubte. Quilling darf man nicht versäumen. Darf ich vorstellen, Manuel Kaminski. Freut mich. Er schlug Kaminski ebenfalls auf die Schulter und verschwand in der Menge. Was war denn das? Beachten Sie nicht, er ist nicht wichtig. Zöllner, haben Sie mich jetzt doch wirklich auf diese Eröffnung geschleppt? Nur ein paar Minuten, es gibt interessante Bilder. Was interessieren mich interessante Bilder? Sind Sie völlig verrückt geworden? Ich habe vor einer Stunde eine Schlaftablette genommen. Ich weiß kaum, ob ich noch am Leben bin und Sie führen mich hierher. Quilling muss es geschafft haben. Jetzt kommen schon die Blinden zu ihm. Eugen Manns, Chefredakteur des Artes-Magazins. Ich sah ihn nervös an, er war ziemlich wichtig. Ich hoffte sehr auf eine feste Anstellung bei ihm. Lasset die Blinden zu mir kommen. Ich bin Sebastian Zöllner. Erinnerst du dich? Klar. Und das ist Manuel Kaminski. Im Ernst? Natürlich. Bitte, was ist los? Eugen Manns, Artis. Was? Eugen Manns von Artis. Was ist los? Ich bin nämlich blind. Natürlich. Ich weiß das. Ich weiß alles über Sie. Ich bin Eugen Manns von Artis. Was führt Sie hierher? Möchte ich auch wissen. Wir standen unter einer von Quillings Collagen. Ein Fernseher, aus dem ein dickflüssiger Blutstrom rann und die mit Spray aufgetragenen Worte Watch it. Schaut mal, Manuel Kaminski! Zwei Leute mit Gläsern blieben stehen. Verena Mangold, die Fernsehredakteurin, und Alonso Quilling selbst. Was ist mit dem? Na, er ist hier. Wer? Ich schreibe ein Buch über Manuel. Aus diesem Grunde sind wir gerade... Ich bewundere Ihr Frühwerk. Wirklich? Mit den späteren Sachen habe ich Probleme. Sagen Sie, ist dieses Grasstück in der Tate Gallery von Ihnen? Das hat mich ja umgeworfen. Das ist von Freud. Freud? Lucian Freud. Oh, ja, mein Fehler, sorry. Ich will mich setzen. Es ist nämlich so, dass wir gemeinsam auf der Durchreise sind. Mehr darf ich nicht erzählen. Walrat, kommen Sie, das müssen Sie sehen. Manuel Kaminski. Der lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, stimmt das. August Walrat, einer der besten Maler des Landes. Er war besser als Quilling, das wusste jeder. Er wusste es auch und sogar Quilling wusste es. Trotzdem hätte er nie eine Einzelausstellung in Hochgards Galerie bekommen. Ja, oh, ich bitte um Entschuldigung. Das war nur, weil Sie ein Klassiker sind wie Duchamp oder Max Ernst. Max Ernst? Marcel war ein Poseur, ein alberner Angeber. Darf ich Sie mal interviewen? Ja. Nein! Duchamp ist wichtig. Er ist jemand, an dem man nicht vorbeikommt. Wichtigkeit ist nicht wichtig, malen ist wichtig. Ist Duchamp auch hier? Wieso weißt du so gut über ihn Bescheid? Ich habe mal seinen Nachruf geschrieben. Was? Vor 10 Jahren, Kulturredaktion der Abendnachrichten. Nachrufe auf Vorrat waren mein Hauptgeschäft. Verzeihung, mir hat gerade jemand verraten, dass Sie Manuel Kaminski sind. Das habe ich dir doch schon vorhin gesagt. Habe ich nicht mitbekommen. Wir müssen Fotos machen. Sind Sie morgen noch in der Stadt? Will ich nicht hoffen. Entschuldigen Sie die Frage. Welche Bilder kennen Sie von mir? Ich, ja. Mhm. Also da muss ich im Moment passen. Es ist spät, da dürfen Sie einen doch nicht mehr so scharf befragen. Naja, die Überraschung ist Ihnen jedenfalls gelungen, Quilling. Einfach so Manuel Kaminski zu Ihrer Vernissage zu bringen. Nein, er ist mit mir hier. Manuel und ich sind lange befreundet. Ich werde mich immer als seinen Schüler betrachten. In letzter Zeit machen wir uns manchmal Sorgen um seine Gesundheit. Nun, ja... Klopf mir auf Holz. Hat mir jemand ein Taxi gerufen? Wir gehen ja schon. Kommen Sie. Während ich ihn führte, fasste Quilling nach seinem anderen Arm. Es geht schon, lassen Sie. Ich packe näher. Ich kann ihn fahren. Ich habe auch ein Gästehaus. Müssen Sie nicht zurück? Die kommen ohne mich aus. Lassen Sie ihn los und gehen Sie wieder hinein. Seit wann haben Sie mir zu befehlen? Ich bin Kritiker, Sie stellen aus. Wir sind gleich alt. Ich werde jedes Mal da sein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber vielleicht muss ich wirklich zurück. Vielleicht. Es ist immerhin meine Ausstellung. Ist es? Da kann man nichts machen. Schade. Es war mir eine Ehre, Manuel. Wer sind Sie denn? Auf Wiedersehen, Sebastian. Auf Wiedersehen, Alonso. Wir sahen uns hasserfüllt an, dann drehte er sich um und lief die Treppe hinauf. Ich führte Kaminski zu Elkes Auto, ein geräumiger Mercedes, schnell und luxuriös, fast so schön wie Kaminskis gestohlener BMW. Ich weiß, warum Sie das gemacht haben. Ich habe Sie unterschätzt. Bitte? Niemand kannte ein Bild von mir. Sie wollten mir zeigen, dass ich vergessen werde. Ach, Unsinn, das hat nichts zu bedeuten. Sie wollen über mein Leben schreiben. Hat Sie das nicht verunsichert? Sie haben es selbst gesagt. Kunst bedeutet nichts. Alles Illusion. Das soll ich gesagt haben? Gestern, zu Jana. Ich kenne keine Jana. Und so etwas habe ich nie gesagt. Mein Gedächtnis ist noch sehr gut. Glauben Sie mir das? Aber natürlich. Und da glaubte ich ihm wirklich. Ich hätte ihm fast alles geglaubt, es war mir egal. Auf einmal war mir sogar egal, wann das Buch erschien. Ich wollte nur endlich ins Bett. Und ich wollte nicht, dass er starb. Sebastian? Sebastian, steh sofort auf! Oh, Elke, du! Wieso finde ich dich hier? In aller Frühe, in diesem Bett. Ich dachte, du kommst erst morgen zurück. Da wären wir schon weit weg gewesen. Und deswegen schläfst du hier, bevor ich deine Koffer gepackt habe und in den Flur gestellt habe. Und deshalb liegt nebenan Michelangelo auf der Couch und hofft, dass du ihn zu seiner Jugendliebe bringst. Boah, ich war in einer Verlegenheit und viele wären dankbar, wenn ich Manuel Kaminski zu ihnen brächte. Dann hättest du ihn zu einem von denen bringen sollen. Wieso weißt du, wohin wir fahren? Von ihm. Er spricht nicht darüber. Vielleicht nicht mit dir. Er ist völlig senil. Wenn du glaubst. Das ist dein letztes Wort. Mein letztes Wort habe ich am Telefon gesagt. Das hier ist nur noch überflüssig. Also, wenn du es heute Abend zurückbringst, dann kannst du noch einmal mein Auto ausleihen. Aber wenn ihr in einer halben Stunde noch hier seid, rufe ich die Polizei. Ja, ja, ja. Lassen Sie das. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Bleich, ängstlich und aufgeregt. Können Sie nie normal leugnen? Ein dicker alter Mann in einer Strickjacke. Hatten wir die falsche Adresse? Guten Tag. Wir wollen zu Therese Lessing. Sie weiß, dass wir kommen. So ganz stimmt das nicht. Was? Was? Wir haben miteinander gesprochen, aber ich bin nicht sicher, ob ich klar gemacht habe. Ich meine, also eigentlich hat sie immer aufgelegt, deswegen ging es am Telefon nicht. Und so sind wir hier. Führen Sie mich zum Wagen. Aber also, wollen Sie zum Wagen wir gehen? Kommt nicht in Frage, kommen Sie doch herein. Sie sind Freunde von Täschen? Sozusagen. Wer ist Täschen? Ich bin Holm. Täschen und ich haben uns zusammengetan. Lebensabend gemeinsam. Na, nun kommen Sie schon. Eine bunte Fußmatte mit der Aufschrift Herzlich Willkommen. Ein riesiges Ölbild im Flur zeigte einen Sonnenaufgang, unter dem ein Hase über ein Blumenbeet hoppelte. Nur weiter in die gute Stube. Danke. Täschen, warte mal, wer da ist. Entschuldigung, wie war der Name? Das ist Manuel Kaminski. Er kennt dich von früher, sagt er. Ach ja. Ein helles Zimmer mit großen Fenstern. Gardine mit Blumenmustern, gestreiften Tapeten, ein runder Esstisch, eine Kredenz mit Porzellantellern, Lehnstuhl, Couchtisch. Im Lehnstuhl saß eine alte Frau. Sie trug eine rosa Wolljacke, auf die eine Blume gestickt war, einen karierten Rock, Plüschpantoffel. Sie hört nicht so gut. Erinnerst du dich? Ja, natürlich. Aus Brunos Firma. Kaminski! Oh mein Gott. Nein. Du... Und ich bin Sebastian Zöllner. Ich schreibe eine... Wollt ihr Kuchen? Setzt euch doch. Wann haben Sie sich denn nun gekannt? Tieschen hat nie etwas erzählt. Sie hat ja eine Menge erlebt. Zweimal verheiratet, 4 Kinder, 7 Enkel. Das ist doch was, oder? Du siehst nicht gut aus, Miguel. Manuel? Was haben Sie damals gemacht, nachdem Sie gegangen waren? Gegangen? Eines Tages warst du nicht mehr da. Klingt ganz nach Täschen. Ich habe den Zug genommen und bin in den Norden gefahren. Ich habe als Sekretärin gearbeitet. Ich war sehr allein. Mein Chef hieß Sombach. Er hat immer zu schnell diktiert. Dann habe ich Uwe getroffen. Wir haben nach 2 Monaten geheiratet. Hol doch Kaffee. Hoppla, der Kaffee. Lassen Sie nur. Wer nicht will, hat schon. Wir hatten 2 Kinder, Maria und Heinrich. Aber die kennst du ja. Wieso soll ich die kennen? 2 Jahre nach Uwes Tod habe ich Bruno geheiratet. Von ihm ist Lore. Die wohnt drüben in der Parallelstraße. Ihr müsst gerade ausfahren, die dritte links, dann noch einmal links. Dann seid ihr da. Wo? Na, bei Lore. Da wollt ihr doch hin. In welcher Branche sind Sie? Er ist Künstler. Du solltest in der Zeitung nicht nur den Sport lesen. Er war sehr gut. Das ist lange her. Als du angefangen hast, diese Spiegel zu malen, da hast du wirklich etwas entdeckt. Das erste Mal, dass du nicht... Was mich ärgert, sind diese Bilder, auf denen man nichts erkennt. Sowas malen Sie doch nicht, oder? Wollen Sie bestimmt keinen Kaffee? Ich habe immer an dich gedacht. Wo es doch so lange her ist. Ich habe mich gefragt... Ja? Nichts. Du hast recht, es ist lange her. Was ist eigentlich mit deinen Augen? Du bist doch Künstler, ist das nicht schwierig? Erinnerst du dich überhaupt noch? Kaum. Ja. Es ist so viel passiert seither. Die beste Geschichte kennen Sie gar nicht. Tieschens 75. Geburtstag. Alle waren da. Kinder, Enkel, endlich einmal alle zusammen. 75 Kerzen auf dem Kuchen. Na, so viele nicht. Oh, doch, so 75. Es war ein wirklich großer Kuchen. Und dann, als sie die alle ausblasen sollte, wissen Sie, was sie da gesagt hat? Wir müssen gehen. Ja. 75 Kerzen, wissen Sie, was sie da gesagt hat? Nanu, bin gleich wieder da. Warum bist du gekommen? Man hat mir gesagt, du wärst tot. Ich wollte, dass du das glaubst. Ich war jung. Man macht komische Dinge. Ich war jemand anderer. Ja, das warst du wohl. Du hast anders ausgesehen. Du warst größer. Hattest solche Energie. Mir war schwindelig, wenn ich lange bei dir war. Ja, jung sein ist eine Krankheit. Das Fieber der Vernunft. Herr Rochefoucauld. Du warst. Eine Frau. Sie wartet draußen. wollte nicht hereinkommen. Möchten Sie jetzt Kaffee? Es ist spät. Sehr spät. Bleib doch noch. Gleich kommt das Millionenspiel. Köhler ist ein guter Moderator. Der Beste. Ich habe gelesen, er wird heiraten. Kaminski stand schwankend auf. Sein Griff um meinen Arm war schwach, kaum zu fühlen. Ich führte ihn zur Tür. Wenn ihr wiederkommt, stelle ich euch Lore vor, meine Tochter und ihre Kinder, Moritz und Lothar. Sie wohnen in der Parallelstraße. Was für eine Art Kunst machen Sie eigentlich? Schönen Abend noch. Gute Fahrt, Miguel. Warum bist du nicht hereingekommen? Vor Überraschung ließ ich den Alten los. Fast wäre er hingefallen. Am Gartenzaun lehnte Miriam Kaminski. Sie? Wen haben Sie sonst erwartet? Er hat gesagt, ihr werdet gleich fertig. Ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Geben Sie mir den Autoschlüssel. Wie bitte? Ich hatte ein Telefonat mit der Besitzerin. Ich bringe den Wagen zurück. Das andere Auto unseres wurde inzwischen gefunden auf dem Parkplatz einer Raststätte. Mit einem sehr höflichen Dankesbrief. Wollen Sie ihn? Nein. Sie half ihm auf die Rückbank. Seine Lippen bewegten sich stumm. Er schien vergessen zu haben, dass ich da war. Ich werde mir erlauben, ihn meinen Flug und die Taxifahrt in Rechnung zu stellen. Ich verspreche, das wird teuer. Viel Glück. Meine Kreditkarte ist ungültig. Ich habe keinen Cent mehr. Und ich habe nichts Falsches getan. Natürlich nicht. Da ist ein alter Mann, den seine Tochter entmündigt hat, nicht wahr? Niemand hat ihm gesagt, dass seine Jugendliebe noch lebt. Sie wollten bloß helfen. Ja, so ist es. Woher glauben Sie, kenne ich diese Adresse? Puh, keine Ahnung. Ich weiß es seit langem. Ich habe sie schon vor 10 Jahren besucht. Sie hat mir seine Briefe gegeben und ich habe sie zerrissen. Was haben Sie? Er wollte es. Wir wussten immer, dass jemand wie Sie kommen würde. Eigentlich wollte er sie nie wiedersehen. Aber seit seiner letzten Operation wurde er sentimental. Er hat uns alle gebeten, jeden, den er kennt. Er kennt nicht mehr viele Leute. Wir wollten es ihm ersparen. Was wollten Sie ihm ersparen? Diese dumme alte Frau zu treffen? Und diesen Idioten? Dieser Idiot ist ein kluger Mann. Ich nehme an, er hat sich bemüht, die Situation zu retten. Ach. Sie wissen nicht, wie leicht und gerne Manuel weint. Sie wissen nicht, wie schlimm es hätte werden können. Und diese alte Frau hat sich vor langer Zeit von ihm befreit. Sie hatte ein Leben, für das er keine Bedeutung hatte. Andere haben das nicht geschafft. Er ist schwach und krank. Er manipuliert niemanden mehr. Hat es sie dazu gebracht, ihn durch halb Europa zu fahren? Ach, hat er Ihnen von dem Interview erzählt? Welchem Interview? Es ging über mehrere Tage. Ein junger Mann vom Artis-Magazin. Eine Artikelserie. Matisse, Picasso und das Paris der Nachkriegszeit. Sie haben stundenlang gesprochen. Nein, das glaube ich nicht. Das soll aber nicht heißen, dass Sie unser Haus ganz umsonst durchsucht haben. Vielleicht hätten wir es Ihnen früher sagen sollen. Aber Ihnen bleibt der ganze Rest. Seine Kindheit, die lange Zeit in Bergen, sein Spätwerk. Er hat kein Spätwerk. Dann wird es ein dünnes Buch. Wohin bringen Sie ihn jetzt? Ich suche ein Hotel. Er hat seinen Mittagsschlaf versäumt. Und morgen fahren wir zurück. Ich gebe das Auto zurück, dann nehmen wir den Zug. Er fliegt nämlich nicht. Seine Medikamente sind im Handschuhfach. Sie haben sich verändert. Kann ich mich von ihm verabschieden? Machen Sie schnell. Es tat gut, mich zu setzen. Ich schloss die Tür, damit sie uns nicht hören konnte. Das Meer muss in der Nähe sein. Ja, ganz in der Nähe. Ich will hin. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Kommen Sie nicht mit? Das würde sie nicht wollen. Nein, wahrscheinlich nicht. Das wird Sie überraschen, Zöllner. Aber ich mag Sie. Ja, das überrascht mich. Haben Sie noch den Autoschlüssel? Ja. Sie wird mich nicht zum Meer bringen. Und? Ich war noch nie am Meer. Noch nie? Nein. Als Kind hat es sich nicht ergeben. Später hat es mich nicht interessiert. In Nizza wollte ich nur Matisse sehen. Ich dachte, ich hätte genug Zeit. Jetzt wird sie mich nicht hinbringen. Das ist die Strafe. Sind Sie sicher? Völlig. Wirklich? Los! Ich drückte auf den Verriegelungsknopf, alle vier Türen schlossen sich ab, steckte den Schlüssel ins Schloss und ließ den Motor an. Miriam fasste nach dem Türgriff, schlug mit der Faust gegen das Fenster, ein paar Schritte ließ sie neben uns, dann sah ich schon im Rückspiegel, wie sie die Arme fallen ließ und uns nachstarrte. Keine Sorge, sie weiß, wohin wir fahren. Sie nimmt ein Taxi und kommt nach. Sie haben schon alles einem anderen erzählt? Ein sehr angenehmer junger Mann, hochgebildet. Aber es ging nur um Paris, um Matisse und Picasso, um die Zeit in New York. Ihnen bleibt alles andere. Das ist doch genug. Das ist nicht genug. Ich würde also nicht berühmt werden. Kein Buch würde erscheinen. Ich bekam keinen Posten. Ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte kein Geld. Ich wusste nicht, wohin ich jetzt sollte. Wieso war mir so leicht zumute? Wissen Sie eigentlich, wie oft ich mir diesen Besuch vorgestellt habe? Das Millionenspiel? Herr Holm? Der Kuchen mit den 75 Kerzen? Dieser Sonnenaufgang im Flur? Wieso wissen Sie davon? Wovon? Das Ölbild im Flur, Sonnenaufgang mit Blumenbeet und Hasen. Wieso wissen Sie davon? Ach, Sebastian. Da wäre ich fast gestorben, ohne hier gewesen zu sein. Sie sterben noch lange nicht. Unsinn, ich sterbe bald. Geben Sie mir den Autoschlüssel. Hier. Sagen Sie ihr, dass es mir leid tut. Wem von den Zweien? Beiden. Was werden Sie jetzt tun? Warum lachen Sie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch ein Anfang. Sehen wir uns wieder? Das würde mich wundern. Ist das die Flut? Viel Glück, Sebastian. Ihnen auch. Und überhaupt jedem. Und überhaupt jedem. Ja, ich glaube, jetzt kommt die Flut. Ich und Kaminski von Daniel Kielmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Zöllner, Anjan Zöllner. Kaminski, Rudolf Wessely. Therese, Doris Schade. Holm, Michael Habeck. Miriam Kaminski, Sissi Höfferer. In weiteren Rollen: Christiane Bachschmidt, Klaus Brockmeier, Ulrich Frank, Ruth Geiersberger, Peter Gaganowitsch, Lisa Kreuzer, Christoph Lindert, Osmar Rageb, Heiko Raulin, Gerd Riegauer, Michael Schwarzmeier und Irina Wanka. Technische Realisation Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Silke Hildebrand. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Georg Bühren.